Viertens, Christian. Wie gesagt, studieren wird bestimmt leichter und... Also, leichter natürlich nicht, aber es wird leichter, woanders zu studieren. Und es wird auch leichter, die Erfahrungen wieder auszutauschen. Und allgemein das Zusammenwachsen, die Interaktion zwischen den Ländern wird hoffentlich größer werden, natürlich. Sicher ist nichts, aber hoffentlich wird das nicht durch Nationalitätsgedanken irgendwie wieder vernichtet.